Phänomenales. Der Spannungsbogen als Merkmal. Das Schriftgut des Autors Schneider würde wahrscheinlich nicht so gut von einem diesen Sachen kaum vertrauten Menschen aufgefasst werden können, ehe dieser sich eine gewisse Kenntnis zum eigentlichen Spannungsbogen mit einer eigenen Einsicht in dessen Existenz erworben haben wird. Schneider versucht es im Alltag, einen positiv wirksamen Zustand der eigenen Kräfte aufrechtzuerhalten. Dazu wendet er auf sich selbst zuweilen eine ziehende Kraft an, also eine Normalkraft positiver Art. Diese erzeugt eine ihm regulär erscheinende Grundspannung am Leib. Auch beim Zeichnen wendet er solche ziehenden Bewegungen gerne an. Das soll manche gute Möglichkeit zur Koordination seiner Hände möglich machen. Alles Weitere soll sich von sich aus durch eine Einhaltung der Regelmäßigkeit davon ergeben können.